Hallo Freunde, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, ich weiß zu viel. Wer von euch ist Geheimnisträger? Wer weiß etwas, was er eigentlich gar nicht wissen dürfte? Vielleicht, weil er irgendwie gespannt hat oder jemanden heimlich beobachtet hat oder jemandem zugehört hat. Und wer von euch wird vielleicht sogar erpresst, weil er zu viel weiß, was er eigentlich auch nicht wissen dürfte? Also wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Erste Anruferin heute Nacht, Petra, 28 Jahre. Hallo. Hallo. Hallo Petra. Schönen Abend wünsche ich dir erstmal. Danke. Zurück. Dankeschön. Jetzt zum Geheimnis. Ja, also ich habe nicht gespannt oder sonst irgendetwas, sondern es ist bei mir eigentlich... ja, was ganz Profanes, und zwar hat mich just heute meine Freundin angerufen, die seit 11 Monaten verheiratet ist, und sie hat mir erzählt, dass sie sich wieder verliebt hat in eine Ex-Freundin. Also sie war vor ihrer Beziehung zu ihrem jetzigen Mann, hatte sie einige lesbische Beziehungen, und ihr ist jetzt eben wieder eine dieser Ex-Freundinnen über den Weg gelaufen und es hat wieder geschnackelt. 11 Monate verheiratet? Und wann? Das stimmt, ne? Sagst du gerade? Ja, ja, 11 Monate. Und wann ist das jetzt wieder passiert mit der Ex-Freundin? Das ist jetzt die letzten Tage gewesen. Das ist natürlich gelinde gesagt eine Katastrophe, ne? Es ist, ja, vor allen Dingen, es ist so, sie ruft mich immer an, wenn sie irgendwie Rat braucht, und ich rufe sie an, wenn ich einen Rat brauche. Ja, also richtig dicke Busenfreundin seid ihr. Ja, ja, und ich weiß jetzt eben nicht, was ich ihr sagen soll und was für einen Rat ich ihr geben soll, weil im Prinzip finde ich es natürlich schon mal ziemlich... Hast du auch ein gutes Verhältnis zu dem Ehemann von ihr? Ja, ein sehr gutes auch. Und wie schätzt du die Beziehung bisher ein? War das eine Ehe, die durchaus gut war? Ja. Oder euphorisch? Es war, ja, nicht, ich würde sagen, nicht euphorisch, sondern wirklich eine gute Beziehung. Die am Anfang auch zwar ihre Schwierigkeiten hatte, aber doch ganz tief auch ist. Jetzt stehst du da als gute Freundin. Ja. Und du wirst mit so etwas konfrontiert. Wird das wirklich existenziell für die Freundin zumindest. Wie hast du denn da am Telefon darauf reagiert? Ja, ich habe erstmal so gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, was ich darauf sagen soll. Dann habe ich ihr nur erzählt, dass ich es natürlich im Prinzip erstmal ziemlich scheiße finde, wenn man fremd geht. Ach, sie ist auch richtig schon fremd gegangen. Ja. Und ich habe aber auch immer ihr zu überlegen gegeben, was für sie diese Beziehung zu dieser Frau bedeuten würde. Ob das jetzt eben ein Abenteuer wäre oder ob es eben einfach wirklich eine Liebesbeziehung auch ist. Hast du denn, kannst du das einschätzen, ob es da mehr um Sex geht oder mehr um... Ich kann es nicht einschätzen, ich weiß es nicht. Ich habe sie auch danach gefragt und sie sagte, sie weiß es selber nicht. Jetzt bist du in der Situation, wie ich ganz oft hier in der Situation bin, ne? Das erzählen, solche Sachen erzählen die Leute mir ja auch. Es ist sehr schwierig für mich, das jetzt zu beurteilen, weil ich natürlich jetzt nicht persönlich mit deiner Freundin reden kann. Ja, das ist klar. Wie denkst du denn jetzt weiter, dich zu verhalten? Also es ist so, dass ich morgen zu ihr fahren werde. Das war schon länger geplant. Und also wir wohnen 150 Kilometer auseinander. Und dann werde ich sie nochmal darauf ansprechen. Also es war so, dass wir am Telefon dann auch irgendwann abbrechen mussten, weil ihr Mann reinkam. Und ich von daher eben auch nicht alles fragen konnte, was ich fragen wollte. Also ich glaube, das ist auch die allerwichtigste Voraussetzung erstmal jetzt für dich, dass du das alles mal abklopfst, wie wichtig das ist, wie tief das ist und wie lange sie vielleicht auch schon an sie gedacht hat, während sie verheiratet war in den letzten Monaten. Und ob sie also das ist ihr jetzt erst wieder über den Weg gelaufen. Ja, aber das war eben ganz spontan. Trotzdem kann es ja sein, dass man sich damit beschäftigt, ne? Obwohl es gar nicht real ist. Und dann, also was ich dir auf jeden Fall, was ich unbedingt wichtig finde, ist in einer guten Freundschaft, dass man da eine Stellung beziehen muss. Ich hasse Freunde, die zu mir sagen, das musst du selber wissen. Ja, ja. Grauenhaft, ne? Und wenn dein Tipp vielleicht auch nicht richtig ist, aber es bringt sie auf jeden Fall zum Nachdenken und du hast eine Position. Und wenn sie dann auch eine ganz andere Richtung einschlägt, ist es dann auch okay, ne? Ja, dann weiß ich immer aber auch noch nicht, wie ich mich ihrem Mann gegenüber verhalten muss. Aber all das musst du mit ihr thematisieren. Ne? All das. Und auch die Frage, wie offen sie ihrem Mann gegenüber auftreten will demnächst. Will sie es ihm sagen? Will sie ihm nicht sagen? Will sie es weitermachen? Will sie es wieder einschlafen lassen und so weiter? Ne? Und deinen Loyalitätskonflikt würde ich auch ihr schildern, gegenüber dem Mann und gegenüber ihr, ne? der Freundin, dass du da auch für dich irgendwie Kriterien finden musst, wie du damit umgehst. Liebe Petra, eine richtige Geheimnisträgerin im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, toi, toi, toi. Kommen die Leute auch ständig zu mir und vertrauen ihre Geheimnisse an. Also auf dass du da die richtigen, den richtigen Tipp gibst. Das will ich hoffen. Alles Gute. Ich denke, so schief kann ich bisher nicht gehen, sonst wären sie ja nicht wiedergekommen. Alles Gute. Alles Tschüss, klar. Petra. Tschüss. Ihr Lieben, wenn ihr mit mir reden wollt, über das Thema Ich weiß zu viel, wenn ihr das so von euch sagen könnt, ich weiß zu viel, egal auf welchen Bereich bezogen, die Telefonnummer, unter der ihr mich erreicht, 0180-5678-111, auch aus dem Ausland, ohne Mehrkosten. Und das Gespräch hier mit mir in der Sendung ist für euch völlig kostenfrei. 0180-5678-111. Weiter geht es mit Roland. Und Roland ist 59 Jahre alt. Hallo Domian. Ja. Oh, ich hatte schon fast gedacht, ich bin an der Frage gescheitert. An wem gescheitert? An der Frage. Ich weiß zu viel. Ich dachte, es geht nur um Geheimnisse. Ja, du hast dich aber zu unserem Thema gemeldet. Ja. Irgendwas geht da vor. Erzähl mal. Und zwar geht mir es darum, ich bin ein großer Rätsel-Fan. Ja. Und wohne leider in den Ostländern. Was heißt denn? Was heißt denn leider? Und, bitte? Was heißt denn leider? Ja, ich habe schon vergeblich versucht, mich bei solchen Game-Shows zu bewerben. Mhm. Und immer habe ich nichts gehört. Das liegt aber nicht daran, weil du aus der neuen Bundesländer kommst. Das hat dann irgendeinen anderen Grund. Ja, aber erzähl mir mal ein bisschen von dir. Du löst gerne Rätsel, sagst du. Welche Art von Rätsel? Alles. Kreuzworträtsel und alles, was es gibt. Ja. Kennst du die Sendung, wie heißt das, von dem Frank Elstner? Jeopardy, ne? Jeopardy, ja, habe ich mich auch beworben. Könntest du mitmachen? Das heißt, also du hast ein ganz großes, auch Allgemeinwissen. Ja, ja. Ich habe einen Intelligenzquotient von 121. Ich habe es mir beinahe gedacht gerade, als du angefangen hast zu sprechen. Das muss so um 120, 130 sein. Ja, ja. Zum Beispiel richtig... Wer? Ich frage dich jetzt was. Eine Testfrage. Ja. Wer hat den westlichen Seeweg nach Indien entdeckt und wann? Das war den westlichen. Ja. Das war Kolumbus. Falsch. Oder es war Vasco da Gama. Ja, das ist richtig. Vasco da Gama. Und wann? Oh, das kann sein. Das war ist jetzt eine Überraschungsfrage. Ja, klar, natürlich. Das muss gewesen sein 1400 oder noch was. Das kann man so sagen, ja, aber das muss ja schon präziser kommen. Du bist ja ein Profi. Oh. 14 und noch was langt nicht. Das ist ein ganzes Jahrhundert. Ja, ja. Also, Vasco da Gama. Ja. Was soll ich dir sagen? Ja. Oder willst du noch einen Versuch noch? 1468. Falsch, aber die 8 stimmt. 1498. Oh, da habe ich mich jetzt verguckt. Ne? Aber ich bin sicher, bei deinem Intelligenzquotienten holst du das ganz schnell nach und diese Frage wirst du jetzt immer aus dem FF beantworten können. Ja. Gibt es denn ein Spezialgebiet bei dir? Das also, weiß ich jetzt, irgendwie Naturwissenschaften oder... Ach, nur alles Mögliche. Zum Beispiel in einer renommierten Tageszeitung, die du sicher auch kennst, Rätsel, so kleines, 2 Minuten bin ich fertig mit Lösungswort. Mhm. Und vor allem, ich verstehe nicht, ich gucke leidenschaftlich gerne das Glücksrad an. Ja. Ja. Und da habe ich sehr oft schon beobachtet, wenn beispielsweise Prominente... Mhm. am Glücksrad sind. Mhm. Die benehmen sich so unbeholfen, die verwechseln Vokale mit Konsonanten. Ja, die sind halt also, nicht so intelligent, das liegt daran. Also das begreife ich. Ich würde mich genauso blamieren, Roland. Mein Intelligenzquotient liegt so bei 59, 60. Da bist du mir natürlich weit aus überlegen. Deswegen gehe ich auch nicht ins Glücksrad. Was meinst du, wie doof ich da stünde? Ja, und vor allem, was mich dann auch so stört, dass zu 90% immer Teilnehmer aus den alten Bundesländern dabei sind. Ja, aber ich glaube, das ist wirklich Zufall. Also das ist nicht Zufall, das wird irgendwie manipuliert. Ich habe schon Preisausschreiben mitgemacht, alles Mögliche. Ich dachte, irgendwann müsstest du ja theoretisch mal gewinnen. Roland, du bist also auch wirklich der Auffassung, aufgrund dessen, was du alles so gelesen hast, dass du letztendlich auch schon zu viel weißt. Ja, eben. Ja. Und da hast du schon angenommen, weil es um Geheimnisse ging, dass du, guter Gott, jetzt hast du was verwechselt. Nein, das passt gestern wunderbar. Gestern hast du mir ja das gesagt. Ja. Wer zu viel weiß, und dann nahm ich an. Roland, jetzt sag mir doch mal bitte, wie eignest du dir dieses Wissen an? Du hast bestimmt studiert, davon gehe ich aus, oder? Ja, ich war Laborant. Was hast du? Laborant war ich. Laborant warst du. Ja. Ja, da lernt man natürlich auch sehr viel. Gerade meine ganzen Verwandten, Bekannten, wenn da Glücksrad ist, da war mal, das werde ich nie vergessen, war mal ein Rätsel mit 5 oder 6 S. Ja. Das war ein Sprichwort. Ja. Und da kam die S und da habe ich gesagt, Das heißt, es ist so, wie es ist. Die haben sich gebogen vor Lachen, die haben gesagt, so was gibt es gar nicht. Das heißt, mit einem Buchstaben weißt du das ganze Lösung. Das hast du wie aus der Pistole geschossen gesagt. Ja, wie aus der Pistole ging das. Ich sag dazu. Und wenn ich die Rätsel angucke und die sagen manchmal unmögliche Buchstaben, also da geht mir der Hut hoch. Also ich sag dazu nur genial. Wirklich, ja. Wirklich genial. Ja, aber ich weiß auch nicht, was ich irgendwie unternehmen kann, um mein Wissen also, irgendwie unter Beweis zu stellen. Ich glaube, das war schon ein ganz pfiffiger Weg, hier jetzt anzurufen, Roland. Ja. Da natürlich ganz viele Verantwortliche von solchen Gameshows unsere Sendung hier nachts auch verfolgen. Oh. Und ich bin fast sicher, dass die nachher hier bei uns anrufen und das Telefon steht nicht mehr still. Die wollen Roland haben. Das wäre natürlich eine tolle Sache und dann sehen wir dich im Fernsehen. Ja. Das wäre ja schön. Das wäre schön, ne? Ja. Also, wir drücken die Daumen und wenn du im Fernsehen kommst, werde ich das natürlich hier verkünden, damit auch das Domian-Publikum dich dann angucken kann. Ja, bloß, Domian, dürfte ich mal noch eine Frage äußern? Du darfst jede Frage hier stellen. Ja, und zwar war, ich glaube, voriges Jahr, war mal ein junger Mann, der so verzweifelt war, dass ich das Leben nehmen wollte. Mhm. Hast du da wieder was gehört? Ja, bei diesen Fällen sind wir natürlich dann in Kontakt mit den Anrufern, das heißt meine Psychologen im Hintergrund. Und es gab mehrere solcher Fälle. Ich weiß, dass alle Fälle, die in der Sendung thematisiert worden sind, sind gut ausgegangen. Wie der Stand heute ist, weiß ich nicht. Damals nach ein paar Tagen oder ein paar Wochen sind sie gut ausgegangen. Wie es heute ist, kann ich nicht sagen. Wir können ja nicht jeden Fall bis ins Detail... Nee, da hatte gleich anschließend eine Frau gesprochen und die hatte dem jungen Mann zu einem... ich habe geheult, wie er schloss und wo der das vorgetragen hat. Und dann wollte ich gerne mal wissen... Also, du bist ein ganz treuer Zuschauer unserer Sendung. Ja, nur selbstverständlich. Ja, das ist ja toll. Ich grüße ganz herzlich in den Osten Deutschlands. Woher hast du das angerufen? Aus Zwickau. Aus Zwickau. Das ist doch wunderbar. Aus dem Trabant und Robert-Schumann-Stadt. Aus dem Robert-Schumann-Stadt. Ja. Also, da liegt ja die Intelligenz quasi auf der Straße. Ja. Ne? Kann man so sagen. Ich wünsche dir alles Gute, lieber Roland. Und wie gesagt, wenn sich da irgendwas ergibt mit den Gameshows, wir sind auch am Ball. Ich danke recht herzlich. Alles Gute. Und ich wünsche dir noch viel Erfolg. Danke. Und vielen Dank, dass ich mal dran kam. Ja, alles Gute. Tschüss. Tschüss. Ciao. So liebe ich meine Anrufer. Susanne, 28. Ja, hallo. Hi. Bei mir ist es so, dass es, ich weiß zu viel, ein familiäres Problem ist. Inwiefern? Das geht um meinen Vater. Mein Vater, der hat mich als Kind sexuell missbraucht. Mhm. Und in welchem Alter? Also es fing an mit 8 und aufgehört hat es mit 13. Mhm. Und es weiß halt keiner. Mein Vater, der ist also sehr angesehen bei uns und als sehr sympathischer, netter Mensch. Und ja, ich glaube, das wird mir auch niemand abnehmen. Mhm. Also und ich habe halt immer geschwiegen, ich habe nie irgendwas gesagt. Wie dramatisch. Ich meine, ein sexueller Missbrauch ist immer dramatisch. Mhm. Dennoch gibt es natürlich schon auch noch Abstufungen. Wie oft ist es denn in dieser Zeit vorgekommen? Wie oft hat er sich an dir vergangen? Ja, also das war so und so. Ich sag, ich persönlich komme zu der Auffassung, dass mein Vater Sadist ist. Was ist der? Sadist. Mein Vater hat das immer dann das Mittel des Missbrauchs benutzt, wenn er mich bestrafen wollte. Mhm. Also wenn ich nicht artig genug war. Kam das im Monat einmal vor oder 10-mal? Das war unterschiedlich. Also das kam, es passiert, dass es in der Woche 2-mal passiert ist und dann war mal ein Monat eine Ruhe und dann wieder... Was musstest du machen? Hat er richtig mit dir geschlafen? Ja, er hat mit mir einen Analverkehr. Und ich vermute dann immer in den Situationen, wenn deine Mutter nicht da war. Ja, wenn meine Mutter nicht da war oder aber eben schon zu Bett war. Und meistens ging ihm das ein Streit voraus. Ja, bist du das einzige Kind? Ja. Ja. Nun bist du 28 Jahre schon. Ja. Warum hast du so lange geschwiegen oder warum schweigst du immer noch? Ja, ich denke, damals, wie das passiert ist, da konnte man eigentlich gar nicht so offen reden. Mhm. Ich habe auch immer es war auch irgendwo das Schuldgefühl. Mein Vater hat mir das unheimlich eingetrichtert, du warst nicht artig, zuvor hat er mich verprügelt. Klar, so kann man natürlich dann Kinder und Jugendliche so in den Knebel nehmen. Aber jetzt, wo du erwachsen bist oder als du erwachsen wurdest, wieso hast du dich da nie geäußert oder hast ihn angezeigt? Ja, irgendwie wollte ich einfach damit nichts zu tun haben. Ich bin mit 16 dann von zu Hause weg. Mhm. Ich habe das Gymnasium geschmissen nach der 10. Ich habe dann eine Lehre angefangen, möglichst weit weg von zu Hause. Und wollte einfach damit nichts mehr zu tun haben. Hast du heute noch Kontakt zu deinem Vater? Ja, ich meine, in der lieben Familienidylle. Gab es denn mal die Überlegung zumindest, dass du dich deiner Mutter anvertrauen wolltest? Ja, ich hatte mir das schon mal überlegt, aber ich habe mich irgendwo auch nicht getraut. Vor was hast du da Angst? Ja, er ist doch das Schwein, nicht du? Ja, dass ich im Endeffekt auch die Liebe von meiner Mutter verliere. Meinst du, das wäre so? Ich weiß es nicht. Sie verstehen sich so gut miteinander jetzt zum Beispiel. Natürlich, für deine Mutter würde auch eine Welt zusammenbrechen. Ja, und das möchte ich irgendwo auch nicht. Hast du denn danach, ich meine, wenn man so lange missbraucht wurde, hinterlässt das ja gravierende Spuren. Ja. Wie sieht denn dein Liebes- und Sexualleben aus? Es existiert keins. Siehst du? Also ich meine, für mich, ich habe meine Beziehung gehabt. Die ging auch voll in die Hose. Du hast noch nie entspannt und schön und für dich befriedigend mit einem Mann geschlafen? Nein, also für mich war diese Beziehung, die wollte ich, die habe ich, bin ich im Endeffekt auch nur eingegangen, um, ja, es kam ja schon zu dumme Fragen, da war ich 22, wie es mit einem Freund aussieht und so weiter und so fort, und dann bin ich diese Beziehung eingegangen, die war also wirklich der Reinfall, ich bin auch dann an einen geraten, der mich betrogen hat, also dann kam Faden. Nochmal Pech dazu. Ja. Deshalb frage ich das auch, weil das ist ja eine Kette, die gar kein Ende nimmt. Und dein ganzes Leben wird ja permanent weiter zerstört durch diesen gewaltsamen Eingriff, den dein Vater an dir vollzogen hat. Deswegen finde ich so wichtig, dass du aus deinem Wissen, aus deinem Schweigen herauskommen musst, dass du es brechen musst. Du musst nicht gleich zu deiner Mutter laufen und ihn anzeigen. Ich finde, der erste Weg wäre, dass du dir professionelle Hilfe suchst, einen Psychologen, und mit dem mal richtig und ganz lange und ausgiebig über deine Vergangenheit redest. Und dann könnt ihr immer noch gemeinsam beraten, ob eine nachträgliche Anzeige für dich richtig ist. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt in Endeffekt habe ich damit abgeschlossen. Du hast damit nicht abgeschlossen, Susanne. Das glaube ich dir nicht. Ich vermisse den Sex irgendwo auch gar nicht. Aber ich habe kein Bedürfnis dann auch, oder nach einer Partnerschaft. Aber was meinst du, wie schön und erfüllend eine gute Partnerschaft sein kann? Es geht ja nicht nur um Sex, es geht ja wirklich um Liebe. Und all das bleibt dir verbaut, nur aufgrund dieser Dinge, die dir in der Vergangenheit geschehen sind. Möchtest du ganz einsam alt werden und niemals einen Menschen lieb haben, richtig? Und zurückgeliebt werden? Es ist wunderbar, geliebt zu werden. Ja, ich meine, aus der Beziehung entstand ein Kind. Und das liebe ich über alles. Und das reicht mir. Ich kann nicht alles haben in meinem Leben. Ich habe einen guten Beruf, ich habe ein Kind, das ich über alles liebe. Ich bin trotzdem der Auffassung, Susanne, dass so ein Schicksalsschlag nicht einfach so abgespeichert werden sollte in einem. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht, wenn du da rangehst und das mit einem Fachmann aufarbeitest, dass das ganz gravierende Auswirkungen auf dein ganzes Leben hat. Vielleicht macht dir dann dein ganzes Leben viel mehr Spaß, auch in ganz anderen Bereichen. Es geht ja jetzt überhaupt nicht nur um Sex oder sowas. Susanne, das ist meine ganz private, persönliche Meinung, die sich auch gebildet hat aufgrund vieler Gespräche in der Sendung mit ähnlich betroffenen Frauen. Ich möchte dir jetzt aber auch noch einen Fachmann an die Seite geben. Und möchte gern, dass du mit meinem Psychologen, mit dem Peter, jetzt gleich noch ein bisschen redest. Ja, möchtest du? Das ist okay. Ja, okay. Ja, du kannst das Verfahren. Du legst auf und der Peter ruft dich gleich an. Okay, gut. Von Herzen alles Gute, Susanne. Ja, gut, danke, tschüss. Domian. Tschüss. Tschüss. Wenn ihr mit mir reden wollt über das Thema Ich weiß zu viel, also wenn ihr Geheimnisträger seid, wenn ihr vielleicht mal irgendwie was heimlich beobachtet habt, vielleicht irgendwas Harmloses durch ein Schlüsselloch oder vielleicht auch irgendwas, was wirklich Heftiges, was eigentlich nicht für eure Ohren und Augen bestimmt war und ihr das jetzt mit euch rumtragt und eigentlich gar nicht wisst, was ihr machen sollt damit, dann werdet ihr vielleicht mal ein richtiger Gesprächspartner heute Nacht. Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Und wenn ihr faxt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer darauf zu schreiben, damit wir euch dann zurückrufen können, gegebenenfalls. Es geht weiter mit Bülow und Bülow ist 22. Ja. Hi Bülow. Hallo Domian. Du weißt auch zu viel? Ja, ich würde mal sagen, ich weiß zu viel. Inwiefern? Es ist jetzt ein schwieriges Thema. Ja. Ich war jetzt bis Februar Zivildienstleistender. Ne? Ja. In einem Altersheim. Ja. Und da habe ich einige Sachen gesehen, die ich hätte lieber nicht sehen sollen. Was denn für Sachen? Aktive Sterbehilfe. Wie? Aktive Sterbehilfe. Was genau hat man da gemacht? Ja, da waren einige ältere Menschen. Mhm. Die waren an Sauerstoffgeräte angeschlossen. Mhm. Da bist du ja gesagt, die wurden ab und zu mal an Sauerstoffgeräte angeschaltet, damit die, weil wenn sie Atemschwerden hatten, mussten die erstmal Sauerstoff bekommen, bis es wieder von alleine ging. Mhm. Da waren einige gewisse Schwestern, die haben die Maschinen einfach ausgeschaltet. Während die alten Menschen angeschlossen waren an den Maschinen? Ja, genau. Wie schwer krank waren diese Menschen? Also ich sag mal, das waren ältere Leute, um die 80 Jahre. Das Alter interessiert mich gar nicht so sehr, sondern wie schwer krank sie waren. Also bettlägerig. Mhm. Waren sie noch bei Bewusstsein? Hast du mit denen reden können? Ja, das war ja das Schwierige jetzt daran. Weil ich war ja Zivildienstleister, ich musste die ganzen alten Leute ernähren. Mhm. Also ich war dafür da, dass ich mich mit denen beschäftige. Und Pülow, wie viele Fälle dieser Art hast du denn beobachtet? Also einen direkten. Du warst anwesend in dem Raum? Ja, ich war da. Hat eine Schwester das gemacht oder zwei? Also es wussten mehrere davon. Mhm. Aber einer war am Gerät und ganz ausgeschaltet. Aber in dem Raum warst nur du und ein Mann oder eine Frau noch? Nein, also die Schwester. Mhm. Ich konnte alles beobachten. Also ihr beide wart alleine im Raum? Ja. Hat sie das mitbekommen, dass du das gesehen hast? Sie hat es gesehen, aber sie dachte wohl, ich habe es nicht ganz mitbekommen. Und danach ist der alte Mensch direkt verstorben? Ja. Mhm. Hast du die Schwester auch angesprochen? Also, sie wusste im Nachhinein, dass ich das weiß. Und, weiß ich nicht. Da war wohl irgend so ein Gespräch über mich. Dann haben die beschlossen, dass ich wohl zu faul gewesen bin und meine Arbeit nicht tue. Deshalb musste ich auch so meine Zivildienststelle wechseln. Hast du mit dieser Schwester, die das nach deinen Angaben getan hat, hast du unter vier Augen mit der Frau gesprochen und ihr gesagt, was du gesehen hast? Nee, aber gesprochen nicht, aber man hat sich das mit Blicken gesagt. Ja. Also, hast du es irgendjemand anderem gesagt in dem Altenheim? Nee, ich habe mich nicht getraut. Vor was hast du Angst gehabt? Also so Sachen mit... Ich weiß nicht, ist mir zu viel. Inwiefern zu viel? Von wegen mit... ich mache mich ja auch in dem Sinne auch strafbar. Du? Warum du? Ja, weil ich habe es gesehen und nimm's stillschweigend. Naja gut, aber wenn du es dann gesagt hättest, das ist doch genau das Richtige, was du machen könntest. Da wird dir doch niemand einen Vorwurf machen und dich der Mitschuld anklagen. Ja, aber ich hab's eben nicht gesagt. Mhm. Also ich finde das einen sehr, sehr bedenklichen Fall. Ich bin selbst, was aktive Sterbehilfe angeht, jemand, der durchaus sagt, dass man so etwas unter gewissen Umständen tun sollen dürfte. Aber natürlich nicht unter diesen Umständen, wie du sie gerade geschildert hast. Da klingt es mir wie Mord. Also diese Frau konnte noch, also sie war zwar bettlägerig, sie konnte aber noch laufen manchmal. Sprechen konnte sie und... Wenn man so etwas gesehen hat und sich sehr sicher fühlt, dass es so war, belastet das nicht ungeheuer dein Gewissen? Denkst du da nicht ständig dran? Also das belastet mich sehr und sonst will ich auch nicht anrufen und mich dazu äußern. Weißt du, Bülow, ich würde dir schon sagen, dass du damit rausgehen sollst, dass du das sagen musst. Wer weiß, wenn das alles so stimmen sollte, was da noch alles passiert in dem Altenheim. Also, ich finde, dass man solche Sachen an die Öffentlichkeit bringen muss. Also, es ist genau so, wie ich es gesagt habe. Und ich weiß jetzt nicht, ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt im Nachhinein nochmal da rumrühren sollte. Naja, so lange ist es ja noch nicht her. Es ist gerade Februar. Und man muss ja auch überlegen, was vielleicht in der Zwischenzeit oder demnächst in Zukunft noch alles passieren könnte. Ich stelle mir jetzt immer vor, dass ein Angehöriger von mir dann in so einem Heim wäre und das schnürt mir die Kehle zu, wenn ich, wenn ich mir vorstelle, dass dann einfach irgendjemand entscheidet, meine Tante, Oma, Mutter wird umgebracht. Ich finde, du hast die Verpflichtung dazu, nach außen zu gehen, Bülow. Ja, ich denke schon, dass das richtig wäre, aber ich traue mich auch irgendwo nicht. Sag mir doch mal konkret, vor was du Angst hast. Dir kann doch gar nichts passieren. Du sagst, wenn du die Wahrheit sagst, sagst du einfach nur das, was du gesehen hast. Punkt aus, nicht mehr, nicht weniger. Ja, ich hätte das vielleicht am Anfang sagen müssen, direkt am nächsten Tag. Ich glaube, dass jeder Richter, der ein bisschen menschlich denkt und mitfühlt, das vielleicht auch verstehen kann, deine ambivalente Gefühlssituation, die du jetzt hier ja auch an den Tag trägst, dass du hin und her gerissen bist. Ich glaube nicht, dass man dir, also ich will es nicht hoffen, dass man dir dadurch da in irgendeiner Weise schaden könnte. Wir haben hier natürlich keine juristische Beratung, und das sind wir ja auch nicht. Dennoch möchte ich auch, dass du mit meinem Psychologen nochmal sprichst. Jetzt im Anschluss an unser Gespräch. Vielleicht dauert es noch ein paar Minuten, weil er noch mit jemand anderem gerade telefoniert. Ist das in Ordnung? Ja, können wir machen. Ja. Vielleicht wäre es auch gar nicht schlecht, Bülow, wenn du dich zu der Entscheidung durchringst, dass du mal mit einem Anwalt sprichst und mit dem die Lage klärst. Und jetzt hast du wahrscheinlich gleich Angst, welche Kosten entstehen da für mich und was ist da los. Ja. Das besprich mal mit dem Peter gleich. Mhm. Hm? Also, leg mal auf und der Peter ruft dich gleich nochmal an. Mhm, okay. Okay, alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Sandra, 29 Jahre. Ja, hallo Domian. Das Thema, ich weiß zu viel. Ja. Und zwar, also ich habe auch ein Geheimnis, das in der Familie liegt. Und ich bin die Einzige, die es weiß. Und es belastet mich im Moment sehr. Um was geht es? Also es geht um meine Schwester. Meine Schwester, die ist seit 7 Jahren verheiratet. Und die ist schwanger. Das Kind soll in 2 Wochen kommen. Und ich bin die Einzige, außer ihr natürlich, die weiß, dass das Kind nicht von ihrem Mann ist. Mhm. Also ein sogenanntes Kuckuckskind. Von wem ist es? Sie hatte eine Affäre. Die ging dann so, ich glaube, über 5-6 Monate. Das war ihr Chef. Mhm. Und ja, von dem ist es. Mhm. Du bist die Einzige, die es weiß? Ja. Mhm. Was hast du deiner Schwester geraten? Also sagen wir mal so, ich kann ihr nicht raten, es ihrem Mann zu sagen. Mhm. Erstmal denke ich, dass es jetzt schon zu spät ist. Mhm. Das Kind ist am Kommen. Mhm. Und ich weiß auch, also wir beide wissen, dass ihr Mann sich sofort scheiden lassen würde, wenn er es erfahren würde. Also er ist ein sehr misstrauischer Mensch. Mhm. Und er hatte schon mal den Verdacht, also gerade als die Affäre lief. Ach, er hat von der Affäre mitbekommen? Nee, eigentlich... Ja. Er hatte den Verdacht, dass da irgendwas läuft. Ah, ja. Und er hat sie dann sozusagen, er hat sie hinterher spioniert und hat dann auch mal das Telefon abgehört und so weiter. Mhm. Und da kamen ihm doch einige Sachen komisch vor, aber Gott sei Dank hat er es nicht rausbekommen. Damals war sie aber noch nicht schwanger. Mhm. Und damals gab es dann auch einen ziemlichen Streit, wo sehr eskaliert ist. Mhm. Und, aber der Stand der Dinge jetzt ist, dass er hundertprozentig davon ausgeht, dass es sein Kind. Ja, ja. Also er hat da gar keine Zweifel dran. Weiß der Chef, dass da ein Kind von ihm unterwegs ist? Also meine Schwester, die hat, als sie erfahren hat, dass sie schwanger ist, hat sie das ihrem Freund gesagt und hat dann aber sofort die Affäre abgebrochen. Mhm. Was hat der Freund wiederum zu ihr dann gesagt? Also ihr Freund, der hätte auf jeden Fall zu ihr gestanden. Mhm. Er ist zwar auch verheiratet und hat 2 Kinder, hat aber gemeint, er würde sich scheiden lassen, er würde auf jeden Fall zu ihr stehen, hey. Könnten wegziehen, wo sie keiner kennt. Und warum ist sie auf das Angebot nicht eingegangen? Nee, das wollte sie nicht. Warum? Ich denke mal, es ist einfach auch die Angst vor dem Skandal, Angst vor der Familie, was meine Eltern zum Beispiel sagen, was die anderen, was seine Familie sagen könnte. Ich denke einfach... Diese Angst ist kein guter Ratgeber. Ja, das habe ich ja auch gesagt. Und wie ist denn, das ist ja immer so die grundsätzliche Frage, wie ist denn die Beziehung zwischen deiner Schwester und ihrem Mann? Also ich denke jetzt eigentlich wieder ganz gut. Nachdem sie diese Affäre beendet hat, also sie meint auch, sie liebt ihn. Aber was für ein Wahnsinn. Sie hat ja denn die Lüge ständig vor Augen. Ne? Ja. Ständig. Ich habe gesagt, du musst dein Leben lang mit einer Lüge leben. Mhm. Und ich habe halt, ich denke mal, normalerweise kann es nicht rauskommen. Aber man weiß ja nie, was passiert, was später und mal ist. Also ich hab da schon richtige Albträume. Vor allen Dingen, weil es ja jetzt eben noch jemand weiß, ich meine nicht dich, sondern der wirkliche Vater, der weiß es ja. Ja. Ne, der Fall wäre noch anders, wenn es sonst niemand wüsste, außer dir und ihr. Ja, ja. Ne, dann wäre das Geheimnis noch wasserdichter, sage ich mal. Ja. Und man muss ja nur auch immer noch berücksichtigen, die Verantwortung gegenüber diesem Menschen, der da entsteht. Ja. Das bedeutet ja, dass sie diesen Menschen auch zeitlebens belügt und betrügt, was die Vaterschaft angeht. Ja, das ist es, ja. Also wie gesagt, ich mich belastet das schon ziemlich und ich weiß auch nicht, wie ich mich verhalten soll, wenn das Kind da ist. Ich habe da letztens schon einen ganz irren Traum gehabt, dass wir da im Krankenhaus waren, also zur Geburt und sämtliche Verwandte waren da und alle haben da sämtliche Ähnlichkeiten mit dem Vater, also mit dem Mann, mit ihrem Mann festgestellt. Du weißt ja, wie die Leute so sind, die stellen dann immer irgendwelche Ähnlichkeiten fest. Und ich hoffe, dass der Chef kein Farbiger war. Nein, also von daher... Ich meine, aber die Gefahr besteht natürlich auch, dass das Kind dem Vater überhaupt nicht ähnlich sieht. Ne? Ich meine, das gibt's manchmal, aber... Ja, das gibt's, aber also da sehe ich eigentlich kein Problem drin. Mhm. Also, zum Beispiel, also meine Kinder sehen meinen Mann auch überhaupt nicht ähnlich und sind trotzdem von ihm, also da sehe ich die Gefahr eigentlich nicht. Aber trotzdem, es könnte ja eventuell irgendwie rauskommen. Lass mal nur das Kind vielleicht mal einen Unfall haben und eine Bluttransfusion. Irgendwas, ja. Oder ich weiß nicht. Also meine Intuition sagt, mein Gefühl für Offenheit und Fairness anderen Leuten gegenüber, die muss da mit raus. Horror. Vielleicht nach der Entbindung, dass sie sich das vorher nicht noch antut. Ich glaube nicht, dass sie sich das traut. Ich glaube, sie will jetzt auch von mir auch darauf gar nicht mehr angesprochen werden. Wenn du gerade noch gesagt hättest, die will das nicht, weil die letztendlich so sehr ihren Mann liebt und die sind ein Herz und eine Seele, hast du aber nicht gesagt. Du hast gesagt, sie hat Angst vor dem Skandal. Familie, Umkreis, Nachbarn. Ja. Und das ist scheißegal, weißt du das? Ja. Vielleicht gelebt. Wenn es auch ein Erdbeben gibt in ihrem Leben, das würde es geben, wenn sie sagen würde. Letztendlich glaube ich weiß es nicht, ich kenne den Fall nicht, aber ich sage es jetzt mal einfach so, wir reden ja drüber. Würde sie vielleicht danach, wenn sich dann das Ganze ausgeebbt hat, viel besser und entspannter leben. Vor allen Dingen, wenn dieser Mann auch noch zu ihr stehen will. Ja. Aber ich kann das nicht beurteilen, das ist zu weit weg. Du hast es ja jetzt nur so geschildert, aufgrund der Fakten, die du jetzt gesagt hast. Für dich eine ganz schwierige Rolle, ne? Ja, total schwierig. Mir ist es auch irgendwie richtig unangenehm, ihn jetzt dann auch zu sehen, ne? Also ihren Mann, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich mich da verhalten soll und ich darf mir da auch nichts anmerken lassen und. Ich hatte genau so einen Fall auch mal hier in der Sendung, wo eine Mutter mir erzählte, dass sie zwei Kinder von anderen Männern hat und nicht von ihrem Ehemann. Und die Kinder mittlerweile schon sehr alt sind. Und diese Frau hatte so einen ungeheuren Druck in der Seele, so einen unglaublichen Druck, dass es mir schauderte, als ich mir das dann richtig vorstellte und auch angehört habe. Ja, ich mache mir auch große Sorgen, auch um meine Schwester, weil ich weiß, dass sie ein sehr sensibler Typ ist. Sie hat auch vor vielen Jahren, also was heißt vor vielen Jahren, als Jugendliche schon einen Selbstmordversuch hinter sich. Und ich weiß nicht, wie sie damit zurechtkommt. Also sie blockt da jetzt auch richtig ab. Sie will auf das Thema nicht mehr angesprochen werden. Vielleicht ist es jetzt auch gut. Vielleicht ist es wirklich gut jetzt, Sandra. Sie steht kurz vor der Entbindung des... Dass es jetzt erstmal verdrängt wird, nicht, dass da noch irgendetwas passiert und dass sie das Kind verliert oder sowas. Ja, sie hatte auch schon große Schwierigkeiten in der Schwangerschaft, das denke ich mal auch vom Psychischen her. Also Sandra, meine Meinung habe ich dir gesagt. Ja. Ich kann eigentlich zu dir nur sagen, halt zu ihr, wie immer und was immer auch entschieden wird von ihr, damit sie zumindest eine Säule hat und eine Hilfe, nämlich dich, auf die sie sich verlassen kann. Es ist für sie ja auch ganz wichtig, mit dir sich mal gegebenenfalls richtig ausreden und ausquatschen. Das Problem ist nur, dass sie gar nicht mehr darüber reden will. Nicht? Im Moment, ich weiß nicht, ja. Ja, das kommt, ich das nicht kommt verhalten soll, ob ich sie da jetzt nochmal drauf ansprechen soll, aber wir haben schon seit Monaten nicht mehr. Wir reden zwar über die Schwangerschaft, über das Kind und so weiter, aber wir vermeiden eben genau dieses Thema. Wann vermutet man jetzt, dass das Kind geboren wird, genau? Ja, so Anfang Mitte Juni. Ich würde das Thema jetzt auch nicht mehr ansprechen. Ja. Das hat ja keinen Sinn. Ja. Du machst die Frau völlig verrückt. Ja. Die denkt da schon wahrscheinlich genug drüber nach im Stillen. Mhm. Halte zu ihr und wenn alles gut gelaufen ist, dass du dann vielleicht nochmal vorsichtig das Thema ansprichst. Ja, alles klar. Sandra, viel Glück und alles gut. Ja, gut, danke. Tschüss. Dir. Tschüss. So, Freunde, 1.35 Uhr, 45 Sekunden. Jetzt machen wir Pause. Sekunden, hier ist 1 live, das WDR-Fernsehen mit dem Talkradio Domian und unser Thema heute Nacht heißt Ich weiß zu viel. Wer von euch kann das über sich sagen? Ich weiß zu viel, in welcher Beziehung auch immer. Wer von euch weiß ein Geheimnis und tut sich vielleicht sogar sehr schwer damit, weil er so gar nicht recht sich vorstellen kann, wie er damit umgehen soll. Oder wer vielleicht weiß auch ein süßes Geheimnis, das kann ja auch was Nettes oder was Schräges oder was Pikantes vielleicht sein. Also, wenn ihr mit mir reden wollt über dieses Thema, 0180 5678 111, das ist die Telefonnummer, und die Faxnummer 0180 5678 110. Jetzt begrüße ich ganz herzlich Andreas, und Andreas ist 34 Jahre alt. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Andreas, hi. Domian, ich habe wirklich ein großes Geheimnis, was ich zu viel weiß, und zwar geht es darum, ich weiß insofern zu viel, indem ich weiß, dass es den lieben Gott gibt. Aha, ihr beneiden dich alle. Das ist nichts zum Beneiden, also, ich komme ja manchmal sehr einsam vor damit. Also Nietzsche hat ja gesagt, Gott ist tot. Dem widersprichst du? Dem widerspreche ich, weil er halt eben bei mir war. Erzähl uns, wann und wie er zu dir gekommen ist. Und zwar folgendes, ich bin jetzt 34, ich hatte mit 22 Jahren hatte ich diese Erscheinungen mitten in der Nacht. Ja. Da hat mich mein Radio angesprochen. Vielleicht war ich das. Nein, das war... Ein Live gab es da nicht. Stimmt, das ist ja schön, wenn du es gewesen wärst, aber es war der Frank Laufenberg. Ah ja, ich wollte sagen, Gott bin ich nun nicht. Also erzähl weiter. Auf jeden Fall hat mich dann das Radio angesprochen. Ja. Es hätten sich schon mehrere Unfälle bei mir im Leben ereignet. Pipapo, ich bin immer zu schnell Auto gefahren und etc. Also Kleinigkeiten eigentlich. Wie, das hat Frank Laufenberg zu dir durchs Radio gesagt? Ich wusste, dass ich angesprochen worden bin. Ich kann dir nicht erklären, was passiert ist. Das Radio ging an und dann sagte der Kollege, hallo Andreas, also du hattest schon ziemlich viele Unfälle. Nein, er sagte nicht, hallo Andreas, er hat mich nicht mit Namen angesprochen, aber ich wusste ganz genau, dass ich angesprochen war. Ist aber auch egal. Ja. Auf jeden Fall bin ich dann in dieser Nacht, ich dachte, ich würde sterben, weil wenn Gott zu einem kommt, ist es normalerweise soweit. Und dann habe ich aufgeschrieben, auf so einem weißen Blatt habe ich aufgeschrieben, Papa, Mama, ich habe euch lieb, etc., oder meinen besten Freunde noch gegrüßt und dann habe ich ein Kreuz aufgemalt, da Inri reingeschrieben, die Bibel aufgeschrieben, das Neutrum für den Heiligen Geist und all solche Sachen. Das war nach der Begegnung? Nein, das war in dieser Nacht noch, also da, wo Gott bei mir war. Kam er danach zu dir, nachdem du das aufgeschrieben hast, oder war er vorher schon da? Das war währenddessen. Wie hast du ihn denn dann wahrgenommen? Erstmal als eine Macht. Aha. Aber ist ja auch egal, auf jeden Fall... Nee, das ist nicht egal. Ich will wissen, wie du in deinem Zimmer saßt und zuerst von Laufenberg gehört hast und dann... Auf jeden Fall, ich war sehr eingeschüchtert. Also das heißt ja immer, fürchte dich nicht oder so. Ja. Ich habe mich ein bisschen gefürchtet. Beschreib mir das doch noch genauer. Du hast eine Macht gespürt. Hast du irgendwas gesehen auch? Das kommt später. Erzähl's mir jetzt sofort, ich bin ganz gespannt. Ja, das war bei der WM 86, da beim vorletzten Spiel. Danach bin ich ins Badezimmer gegangen, gucke in den Spiegel und da sehe ich ein Gesicht. Nicht mein eigenes... Sondern Gott. Und ich bilde mir ein, nach dem, was ich alles erlebt habe, das könnte tatsächlich Jesus gewesen sein. Vielleicht. Vielleicht. Es könnte aber auch genauso gut gewesen sein, dass das ein Bild von mir aus der Zukunft war. Hat er irgendwas gesagt? Nein, mir hat vor einer Weile mal eine Zuhörerin erzählt, dass sie in ihrem Haus einen Geist hatte. Ja. Und da habe ich sie gefragt, hat der Geist irgendwas gesagt? Und da sagt sie, ja, er hat was gesagt. Und ich sage, was denn? Er hat gesagt, na? Hat Gott zu dir vielleicht auch gesagt, na, Andreas? Nein, also Gott spricht mit mir durch Bilder meistens oder in Träumen. Ja. Ich träume sehr viel. Und da erscheint mir auch Gott, oder ich träume, dass ich in der Kirche bin oder was weiß ich, dass ich meine verstorbene Mutter wieder treffe oder sonst. Was sagt Gott dir denn? Bitte? Was sagt Gott dir alles? Wahrscheinlich weißt du so viel, wie wir alle gar nicht wissen. Sag uns, weih uns ein. Also dann musst du die Bibel lesen. Ja, die kenne ich ja auswendig. Du musst dich auf Gott konzentrieren und die Bibel lesen, weil die Bibel hat Gott mir ans Herz gelegt. Ja. Nur, ich habe meine Bibel zerrissen und weggeworfen. Warum? Ja, warum? Das kann ich dir auch nicht erklären. Ich habe mir immer wieder Bibeln gekauft und die alle weggeworfen. Aber das wird Gott gar nicht gut gefallen. Ja, das kann gut sein. Also ich finde schon, dass du die Bibel nicht zerreißen dürftest. Ja, erst habe ich sie weggeworfen, da hat mein Vater sie aus der Mülltonne gefischt, dann hat er sie mir wiedergegeben und dann habe ich sie zerrissen. Andreas, wie lebt es sich denn damit, wenn man so ganz klar sagt, ich kenne Gott? Ganz einsam. Ganz einsam? Eigentlich würde ich jetzt sagen, du bist der glücklichste Mensch auf diesem Planeten. Ja, aber guck mal, Domian, ich habe mir auch gesagt, warum kommt Gott zu einem Menschen und nicht direkt zu allen Menschen? Dann wäre er das jüngste Gericht. Ja, du bist der Auserwählte. Das hat man mir auch schon mal gesagt, aber das mag ja auch sehr schön sein, aber trotzdem bin ich sehr einsam. Wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Ja, wie geht's weiter? Ich guck mal, Domian, ich glaube zum Beispiel daran, dass wir alle Menschen, dass kein Mensch auf der Welt je sterben wird. Mhm. Keine Blume, kein Insekt, kein Tier. Mhm. Also jedes eigene Leben wird ewig weiterleben, ja, weil es den Tod einfach nicht gibt. Den hat Jesus besiegt. Das ist eine schöne Überlegung und das ist auch so eine christliche Überlegung. Ja? Und das ja, hat Gott das dir... Ist eine wissende Überlegung. Ja, natürlich. Julian. Guck mal, wir werden in 1000 Jahren, werden wir beide uns nochmal unterhalten und dann reden wir darüber. Ich könnte schwören, dass wir in 1000 Jahren irgendwo auf Wolke 397 ein Talkradio haben. Aber Domian, damit will ich nur allen Zweiflern sagen, ja, habe ich auch nicht an Gott geglaubt. Ja. Ne? Und dann aber jetzt weiß ich 100%, dass es den Kerl gibt. Ja, ne? Also ich möchte dich sehr bitten, dass du den Kerl mal herzlich von mir grüßt. Das wird er mit Sicherheit. Und ich würde mich sehr freuen, wenn er mal hier während unserer Sendung vorbeigucken würde. Was meinst du, wie groß und hoch unsere Einschaltquoten würden? Würde ich mich sehr freuen drüber. Unser Intendant sicher auch. Ja, Domian, ich habe in Geiste, habe ich mein ganzes Leben vorgespielt bekommen. Ja. Die kleinsten Kleinigkeiten, ohne was dazu zu dichten oder ohne was zu vergessen. Ich finde. Das kann ich mich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Du sagst, dass du Gott siehst und dass du mit Gott redest. Dann finde ich, dass du das einfach auch genießen solltest. Denn es ist eigentlich eine schöne Sache, wenn man dran glaubt. Das in diesem ist wunderbar. Sinne. Wunderbar, ich kann mir mal als der tollste Mensch der Welt, also der glücklichste Mensch der Welt. Nein, hast du mich mal gefragt, wenn die Welt untergeht? Würde mich ja doch interessieren jetzt. Also die Welt wird dann untergehen, wenn alle in Sicherheit sind. Aber noch was, alle, die Böses getan haben, ja, die werden 100% auch dafür bestraft. Ja, ich denke da in erster Linie. Also habe ich keine guten Zukunftschancen, glaube ich. Ja, ich auch nicht. Aber trotzdem, ich lebe jetzt immer ganz brav. Was meinst du, wie brav? Was meinst du denn, wenn wir alle in Sicherheit sind? Müssen wir alle mit Raumschiffen von der Erde weg oder wie? Ich stelle mir das so vor, dass wenn kein Lebewesen mehr auf der Erde ist, die werden vorher alle weggeholt. Ja. Dass die Erde dann irgendwann vernichtet wird und dass wir in einer anderen Welt leben werden. Und den Zeitraum den Zeitpunkt kannst du nicht genau datieren? Sagen wir mal, da musst du die Bibel lesen, ja, den Zeitpunkt kennt Gott allein nur. Ne? Na gut, also Andreas, du weißt Bescheid, ne? Von wegen der Grüße und er soll mal vorbeigucken. Ja, ich danke für deinen Anruf, das war... Dann darf ich bitte noch einen grüßen, der heute Abend zuhört? Einen darfst du. Das wäre der Michael und der Frank ausnahmsweise. Wenn die wollen, können die mich ja nochmal anrufen. Die rufen dich bestimmt gleich an und sagen, dass du ganz toll warst. ich weiß es nicht, Junge, aber ich wollte es mal loswerden, weil alles ich wollte der ganzen Welt das sagen. Die ganze Welt weiß es jetzt. Andreas, alles Gute. Ja, danke dir. Tschüss auch. Tschüss, Junge, mach weiter so. So, das war heute unsere Rubrik Dadaismus. Jetzt kommt Sandra und Sandra ist 20 Jahre alt. Hi. Ja, hi, Domian. Hallo. Also, ich weiß, dass meine Freundin von ihrem Freund betrügt wird. Die Freundin von dem Freund? Also ist meine beste Freundin. Ja. Und ja, ihr Freund ist der beste Freund von meinem Freund und das wäre auch alles kein Problem. Ich würde ja auch sofort zu ihr hingehen und ihr das erzählen. Mhm. Aber ich habe auch was mit ihm gehabt. Einmal. Jetzt hängst du natürlich mit in der Soße drin, ne? Richtig. Und bist quasi gezwungen zu schweigen, oder wie? Ja, weil er natürlich der Meinung ist oder das sagt, wenn ich was zu ihr sage, ist er natürlich auch bei meinem Freund. Mitgehangen, mitgefangen. Ja. Ne, wie man so sagt. Schrecklich. Geht er denn permanent fremd? Nein, er hat seit 4 Monaten jetzt schon einen nebenbei. Ach, seit 4 Monaten läuft das parallel, das, läuft, das Fremdgehen. Ja. Und du kriegst das alles mit? Und nein, ich weiß das nur von meinem Freund. Die beiden sind zusammen bei der Bundeswehr. Ja. Und auch nicht bei uns in der Stadt. Und ja, von ihm weiß ich das halt. Und er hat es mir halt erzählt. Und ja, und jetzt hänge ich da so mit drin. Mhm. Und hast die immer Sache, die war ja schon vorher. Und hast immer ein ungutes Gefühl, wenn du mit deiner Freundin sprichst und die vielleicht dir große, tolle Geschichten erzählt, wie fabelhaft das läuft zwischen den beiden? Ja, das ist auch ganz komisch, wenn wir jetzt zu 4 zusammensitzen. So, dann guck ich jetzt ihn an und er guckt so an, so hahaha und so, ne? Mhm. Und wie würde mach denn das jetzt, du kannst dagegen nichts tun, du kannst dir das nicht erzählen, das ist mit deinem Freund auch Schluss. Sandra, wie war denn die Situation, als du damals mit ihm was hattest? Ja, das war so, mein Freund war nicht da und die beiden hatten Streit und dann saß ich halt, bin zu ihm gefahren und saß da halt und er hat dann halt erzählt und wie scheiße das nicht alles ist. Ja, und irgendwie ist das total einfach so passiert, ne? Mhm. Von ihm ausgehend oder hast du schon auch deinen Teil dazu beigetragen? Ja, irgendwie war er todtraurig und dann habe ich ihn getröstet. Ein bisschen gestreichelt, genau. Und dann, ja. Wie sich das alles entgeht. War da Alkohol im Spiel? Nein, überhaupt nicht. Warum ja? Deswegen kann ich zu meinem Freund auch nicht hingehen, sonst hätte ich ja vielleicht noch so eine kleine Entschuldigung. Mhm. Das Problem ist, ich war aber nicht besoffen oder sonst irgendwas. Wie würde denn dein Freund darauf reagieren und deine Freundin darauf reagieren, wenn du denen das sagen würdest? Oh, ja, ich glaube, also meine Freundin wäre, glaube ich, tierisch enttäuscht, wenn ich zu ihr hingehen würde und sagen würde, dein Freund geht dir fremd, aber bei mir ist es auch passiert. Mhm. Ich glaube, das wäre nicht so toll. Mein Freund, weiß ich nicht. Es könnte dir also unter Umständen passieren, dass du beide verlierst. Das könnte passieren. Mhm. Ich meine, ich bin jetzt mit meinem Freund 3 Jahre zusammen und auch glücklich und ja, jetzt sowas weiß ich nicht. Schwierige Lage. Ja, verdammt schwierig, verdammt schwierig. Also wenn das jetzt nur einmal mit euch passiert wäre, könnte man ja sagen, komm, schwamm drüber, alte Geschichten, nie wieder. Aber schlimm ist ja, dass du ständig dann in dem Konflikt stehst mit deinem Wissen, dass sie betrogen wird, ne? Ja, ich habe ja auch, ich habe schon öfters mit ihm jetzt gesprochen. Ich sage, willst du da nicht wenigstens mit aufhören? Weil dann kann ich das irgendwie vergessen. Mhm. Weil aber so gar nicht, weil ich weiß ja, dass das immer noch läuft bei den beiden. Mhm. Und ist das deine allerbeste Freundin? Das ist meine allerbeste Freundin. Und die will ich auch auf gar keinen Fall verlieren. Das ist ja das Problem. Klingt beinahe so spontan, dass du zum Schweigen verurteilt bist, ne? Erstmal. Ja, weiß ich auch nicht. Deshalb rufe ich ja an, weil ich ja mit sonst keinem drüber sprechen kann. Ja, ja. Das ist ja so beschissen. Mhm. Und weil es quält mich auch irgendwo. Und wenn du den beiden das so richtig... Ja, also mit, was ich mit der Inbrunst des dir Leidtuns... erzählst, dass es da einmal passiert ist und dass du dich richtig beschissen fühlst. Fühlst du dich ja auch, wie ich das jetzt hier höre? Ja, sicher. Könnte es nicht sein, dass du dann vielleicht doch das Ruder noch umreißen kannst? Oh, ich weiß es nicht. Weil... Es ist so blöd. Ich habe meine beste Freundin irgendwie verarscht, in dem Sinne, dass ich ihren Kerl genommen habe. Mhm. Und, klar, ich verstehe das schon. Aber auf der anderen Seite wirst du natürlich auch permanent letztendlich erpresst von dem, ne? Ja. Das ist ja so ein Fall, wie ich vorhin am Anfang auch so als Beispiel genannt habe. Ja, deswegen. Ich habe schon so gedacht, das ist total ähnlich gewesen, fand ich. Mann. Schwierig, schwierig, schwierig. Ja, weiß ich auch nicht. Geht dir auch ständig wahrscheinlich im Kopf rum, ne? Wenn ja, immer wenn ich ihn sehe. Ich meine, ist ja auch nicht so, dass ich das jetzt unbedingt so toll fand mit ihm oder so, dass ich das nochmal machen würde. Ja, oder so, das meinte ich gerade mit. Vielleicht kannst du es dann, kannst du das Ganze nochmal aus dem Dreck ziehen, indem du das einfach sagst, es ist nur mal einmal passiert. Und das tut mir wahnsinnig leid. Und ich halte das nicht mehr aus und ich muss es euch jetzt sagen. Mhm. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Also. Ja, es könnte natürlich sein, dass es gut geht. Mhm. Aber ich kann ja auch vielleicht 2 Beziehungen kaputt machen. Kann sein. Aber allerdings... die Beziehung, die du da kaputt machen würdest, die ist natürlich außer, die steht auf unehrlichen Beinen, ne? Also die andere da. Ja. Ich würde es davon abhängig machen, wie sehr du dich damit beschäftigst und wie schwer dir das ständig aufstößt, das Ganze. Davon würde ich es abhängig machen, ob ich dann vielleicht doch irgendwann sagen würde, es muss raus. Hm. Vielleicht direkt dann gleich mit beiden zusammen sich setzen und dann voll in die Offensive gehen. Ja, vielleicht versuche ich das mal. Sandra, Mensch. Tu das Richtige und tu es gut. Ich hoffe. Tschüss. Okay, danke. Tschüss. Natascha ist dran. Natascha ist 35. Ja, hallo? Ja, guten Morgen, Natascha. Ja, guten Morgen. Wie geht's? Mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch, oder nicht so richtig? Nee, bei dem Thema... Mir geht es nicht gut. Ja, erzähl mal. Ja, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Irgendwo. Du weißt zu viel. Ja, warum? Das stimmt, sehr viel. Was weißt du denn? Ja, ganz schnell erklärt, ich hatte mehrere Beziehungen, war verheiratet 2-mal und habe danach die vorher schon die schlechte Erfahrung gemacht, dass ich vergewaltigt worden bin und habe einen Nackenbruch dabei erlitten. Mhm. Und deswegen habe ich Männerbeziehung aufgegeben. Mhm. Und bin ich eine lesbische Beziehung eingegangen. Ja. Und die war ganz, ganz große Scheiße. Mhm. Und davon weiß ich einiges jetzt. Und ich werde jetzt auch bedroht. Jetzt in 300 Wochen, wo ich jetzt hier wohne, bin extra umgezogen und ich muss jetzt wieder umziehen. Ich war jetzt dreimal im Krankenhaus, drei Anzeigen laufen. Halt, wegen schwerer Körperverletzung. Ja, jetzt mal eins nach dem anderen. Erste Frage, lebst du alleine? Ja. Ja. Was weißt du denn von dieser lesbischen Frau? Das ist die Scheinehe. Ich war Trauzeugin. Mhm. Und ich soll jetzt dafür einen rankriegen. Und da sind nur einige andere krumme Geschäfte, die da ablaufen. Wie, du sollst dafür einen rankriegen? Also sie, diese lesbische Freundin ist eine Scheinehe eingegangen. Ja. Und du weißt davon. Ja, ich war Trauzeugin. Du warst Trauzeuge. Ja, wo in der Beziehung war, ja. Ja, inwiefern geht man denn da jetzt an dich ran und erpresst dich oder bedroht dich? Weil ich mich von dem ganzen krummen Clan da, sag ich mal, gelöst habe. Mhm. Deswegen bin ich auch ausgezogen, weil sie mich auch betrogen hatte, mhm, mehrmals. Und das mit meiner eigenen Schwester. Und das kann man einfach irgendwie auf eine Art nicht wegstecken, ne? Also du hast jetzt einen Rückzieher gemacht und die haben Angst, dass du irgendwann auspackst. Ja. Und was geht's denn noch? Du sagst gerade irgendwie noch um irgendwelche anderen krummen Sachen. Also zwecks falsche Namen angeben und zwecks andere Bestellungen aufgeben und so weiter. Also Betrügereien. Genau. Betrügereien. Ja. Jetzt setzen dir diese Leute, also diese lesbische Freundin, mhm, und deren Umfeld, setzen dir richtig zu. Was machen die? Also zum Beispiel, das war vor 2 Wochen ungefähr, da kam meine Schwester mit 3 Typen rein, klingelte und machten die Türe auf und kam bei mir eine Wohnung reingestürmt. Ich hatte einen runden Glastisch. Deine Schwester kam rein? Meine Schwester. Und dann hat sie mich gestoßen und in den Tisch reingeknallt. Also was hat denn deine Schwester damit zu tun? Weil sie mit meiner Ex zusammen ist. Ach so, oh, eine komplizierte Sache. Ja, verdammt heavy ist das. Ja. Ich bin ein bisschen verlegen jetzt und tut mir leid. Jetzt war ich gerade irritiert, weil ich nicht wusste, was die Schwester hat. Die ist mit meiner Ex wieder. Habe ich verstanden. Was hat die jetzt gemacht? Die hat den Tisch kaputt gehauen? Oder nein, was? Sie hat mich da reingehauen. Sie weiß, dass ich Bluter bin. Ja. Und ich hing mitten in dem Tisch, wie man das sieht in den Stuntshows, wenn man durch den Schrank fällt. Mhm. Mhm. Und ich hing dran und jeder, der dabei war, von meinen Freunden, ja, die haben gedacht, ich hätte die Glasplatte im Rücken hängen. Und dann musste ich Polizei rufen, Krankenwagen rufen. Was hast du denen gesagt? Ja, ich habe die Wahrheit gesagt. Ich habe gesagt, dass es meine Schwester war. Und welche Konsequenzen gab es dann daraus? Eben nicht keine. Keine? Ich habe Anzeige direkt erstattet. Hast du denn der Polizei gesagt, über die Hintergründe auch aufgeklärt? Teilweise ja. Mhm. Mhm. Teilweise heißt, du hast schon ein bisschen was rausgelassen? Ein bisschen, ja. Weil ich sehe das nicht ein, weil die wollen mich kaputt machen. Was hält dich dann davon zurück? Also wenn du schon ein bisschen rausgelassen hast, dann kannst du doch jetzt auch volle Pulle alles rauslassen. Ja, ich habe keinen Power-Moment mehr. Mhm. Weil das ist, heute wurde ich wieder bedroht, gestern wurde ich wieder bedroht, vorgestern wurde ich wieder bedroht. Weiß die Polizei um die Brisanz? Die weiß das, aber die machen nichts, solange nichts mehr passiert. Mhm. Hast du irgendwelche Unterstützung von der Polizei? Nein. Mhm. Eben nicht. Mhm. Diese Angst, in der du da jetzt hängst, könnte ich mir vorstellen, dass die mich, auch wenn ich ziemlich ausgepowert wäre, doch dazu treiben würde, der Polizei alles zu sagen. Ich habe doch ein bisschen Angst, mhm, weil ich habe immer noch Schmerzen und ich sehe also ziemlich unmöglich aus. Mhm. Also ich habe wirklich wahnsinnige Blutergüsse. Ja, also ich will jetzt auch in dir nicht irgendwas raten, was dir unter Umständen dann sehr schaden könnte. Natascha, kennst du den Weißen Ring? Der Name sagt mir was, ja. Das sind Leute, die sich unter anderem mit solchen Fällen beratend beschäftigen. Mhm. Ich würde dir raten, da mal anzurufen bei denen und deine ganze Situation zu schildern. Die sind, die Polizei kann natürlich nichts machen, solange nichts genau, passiert. Ich aber ich weiß von zahlreichen Rückläufen hier aus der Sendung, dass der Weiße Ring sehr gut die Leute berät und auch so ein bisschen seelisch aufhängt und ihnen so hilft. Mhm. Du wirst gleich von uns nochmal angerufen, von dem Peter, und wir geben dir die Telefonnummer von dem Weißen Ring. Oh, das wäre nett. Ne, machen wir es so und dann geht das Ganze vielleicht doch irgendwie ein bisschen weiter, für dich sogar gut weiter. Würde ich hoffen, weil irgendwann ist die Kraft auch zu Ende. Natürlich, ja. Also psychisch haben sie es nicht geschafft, versuchten sie körperlich und jetzt versuchen sie es auf die Sache, mir noch Dinge anzudrehen, wo ich gar nichts mit zu tun habe. Also du wirst von Peter gleich, kann noch ein paar Minuten dauern, angerufen. Ja. Alles Gute. Ich bin noch wach, danke. Ja, tschüss Natascha. Tschüss. Jetzt ist am Telefon Georg. Und Georg ist 31. Ja, schönen guten Abend, Jürgen. Ja, hi. Hi, Jürgen, folgendes, ich wohne hier in einer Stadt in Norddeutschland, in Schleswig-Holstein, wohne hier in einem Stadtteil, der nicht ganz so einfach ist. Und ja, ich habe hier jemanden erlebt in Kiel, die Stadt wollte ich nicht nennen, der einfach, ja, pädophil eben halt der Kinder missbraucht. Den hast du erlebt? Den habe ich leider erleben müssen. Wie hast du das erlebt? Ich habe es gesehen, ich habe es beobachten müssen. Dummerweise, ich konnte in dem Moment nichts unternehmen. Wo hast du es beobachtet? In seinem Haus, weil Erdgeschoss und was weiß ich was. Und also es hat eine sexuelle Handlung an diesem Kind. Es hat in seiner Wohnung stattgefunden? In seiner Wohnung stattgefunden. Und du hast da reingeguckt, weil die Gardinen nicht vor waren? Ja, wobei ich dazu sagen muss, dass ich diesen Menschen auch schon etwas länger kenne und der genießt hier bei uns auch einen sehr guten, also sonst sehr, sehr anstandsfreien Ruf. Und es ist unheimlich schwierig, da überhaupt was zu unternehmen, da ich es ja einfach, weil ich alleine war, ohne Zeugen es nicht beweisen konnte. Du hast es einmal gesehen oder mehrfach? Einmal, wobei ich dann allerdings mit einigen Freunden von mir schon drüber gesprochen habe. Es ist dort, du bist aber ein Gerücht, es ist ein Gerücht, dass das sehr, ich weiß nicht, das ist auch sehr gefährlich, was das da so läuft. Und das ist auch eine Sache. Sag mir mal nochmal die ganzen Umstände. Wie weit wohnst du von diesem Fenster entfernt? Einige Straßen. Wie einige Straßen? Wie kannst du denn reingeguckt haben? Moment, ich bin auch viel unterwegs hier bei uns. Und ich bin da zufällig vorbeigegangen. Und gerade habe ich so verstanden, als hättest du aus deinem Fenster heraus das gesehen. Nein, nicht aus meinem, sorry. Unsere Nachbarschaft ist relativ klein. Also, also bist du zufällig an diesem Fenster vorbeigegangen und hast da reingeguckt und hast es gesehen? Ja, ich habe vorher schon gesehen, dass da diese Kontaktaufnahmen, ich habe es auch schon längere Zeit beobachtet. Dass wo hast du denn diese Kontaktaufnahmen gesehen? Auf unseren Spielplätzen hier. Mhm. Man treibt sich da ständig rum, definitiv. Und was genau hast du dann in diesem Fenster in der Wohnung gesehen? Dass der da einen Jungen von 9 Jahren hat ausgezogen. Ja, also der war nackt da eben halt, der Junge. Und woher weißt du, dass der 9 Jahre alt war? Weil ich dieses Kind auch kenne. Mhm. Und dann hat er es ausgezogen und dann? Ja, und dann eben halt rumgespielt an dem Kind. Das ist ganz schwierig, das so. Ich weiß nicht, ich fand das sehr unangenehm. Ich wollte es auch nicht sehen. Nun geht das ja auch nicht innerhalb von 3 Sekunden. Da muss man dann ja schon eine ganze Weile vor dem Fenster stehen. Wenn ich diesen Herren da denn so sehe und ich habe ihn auch jemals schon länger auf dem Kicker gehabt, so irgendwo, und dann habe ich dann halt auch reingeguckt. Wie lange hat das gedauert? Das mit dem Kicker? Nein, mit dieser Vorfall mit dem 9-jährigen Jungen. Also ich habe da irgendwo so 3 Minuten reingeguckt, habe ans Fenster geklopft und dann gingen die Vorhänge zu und irgendwie ein paar Minuten später ist das Kind dann auch wieder rausgelaufen. Kennst du denn die Eltern des Kindes? Die Eltern des Kindes kenne ich nicht. Das Kind kenne ich, weil ich selber eben halt auch im Bereich der Pädagogik zu tun habe. Und das macht die Sache für mich. Kann man denn nicht die Eltern nicht ausfindig machen? Doch, sicherlich kann man. Dann red doch mit den Eltern mal. Das ist mir ganz schwer. Warum? Weil das Verhältnisse sind, die auch wieder in einer Blase hier oben hängen, das ist verdammt schwierig. Spinnst du? Also wenn du die Wahrheit sagst, so ganz glaube ich dir noch nicht. Ich habe gerade mal so gedacht, vielleicht würde er sich das gerne vorstellen, was er mir da erzählt. Wenn das stimmt, was du gerade gesagt hast, mein Gott, dann musst du doch zur Polizei gehen oder du musst die Eltern benachrichtigen. Ich verstehe überhaupt nicht diese Zögerei und dieses Distanzieren und hin und her, ja aber und... An diesem Typen hängen auch ein paar Leute mehr dran. Verstehe ich nicht. Wenn der sich an einem Kind vergeht, dann hör mir auf mit irgendwelchen Leuten, die da anhängen. Da muss irgendwas passieren, Mann. Ja, das denke ich auch. Ja, warum wollte ich eigentlich von den konkreten Rat und nicht einfach nur mach Selbstmord. Was? Wer redet denn von Selbstmord? Hast du einen Schuss? Du sollst dich mit den Eltern, gegebenenfalls mit der Polizei in Verbindung setzen. Und nicht du sollst Selbstmord begehen. Wir müssen die Sendung wir müssen jetzt unser Gespräch abbrechen, weil die Sendung gleich zu Ende ist. Georg, du weißt meine Meinung und das ist ganz klar, da gibt's auch nichts mehr hinzuzufügen. Okay? Ja, in Ordnung. Mann, in der Technik war Simone Eibel. Ihr Lieben, morgen sind wir offen für alle eure Themen und wir fangen im Fernsehen etwas später an, und zwar um 12:12. Und hier im Radio fangen wir pünktlich an um 1 Uhr. Ich wünsche euch eine sehr schöne Nacht und freue mich auf morgen. Bis dahin. Bye bye. Ciao.